suis très content. Oui, tout est en ordre. Moyenne. Today we'll continue with the dative and accusative cases, this time in relation to the various prepositions. Some prepositions are always followed by the dative case. These are aus, out of, zu, at, von, from, nur, after, and mit, with. Others are always followed by the accusative case. These are ohne, without, gained, against, durch, through, by, rundherum or round, and für, for. Other prepositions, however, can be followed by either the dative or the accusative case. These are an, in at, zwischend or tischt, between, Ivot, over, above, firun or frun, before, in front of, by, near, at, to, widat, against, anert, under, op, on, hammert, behind, lanscht, along, nirvent or nirft, next to, un, on. If they indicate a place or position, they are always followed by the dative. Wir sind am Kino, am Restaurant, an der Küche, am Gärt, am Haus. Ich sehe beim Metzler, at the butcher's, ich sehe frundem or short frum Haus. The Gärt as hanner dem Haus. If they indicate a direction or movement leading to a point of arrival, they are followed by the accusative. Ich gehe an der Kino, an der Restaurant, an Küche, an de Gärt, an Taus. Ich gehe hanner Taus, ich gehe firun Taus, ich gehe op de Märt, bei de Metzler, bei de Bäcker, to the bakers, and abdikt, to the chemists. However, the prepositions which indicate a movement or direction seen from the point of departure are always followed by the dative. Ich komme aus dem Kino, aus dem Restaurant, aus der Küche, aus dem Gärt, aus dem Haus. Ich komme vom Märt, vom Metzler, vom Bäcker, aus der Optikt. As you can see, all these prepositions belong anyhow to the category which is always followed by a dative case. To sum up, ich bin am Kino, ich gehe an de Kino, ich komme aus dem Kino, ich bin Märt, ich gehe op de Märt. Ich komme vom Märt. Ich sitze op der Mauer. I sit on the wall. Ich klamme op Mauer. I climb on the wall. Ich sprang von der Mauer. I jump off the wall. With geographic names, however, you do not hear the difference between the dative and accusative cases, except for the few countries which are treated as feminines. Remember, ich wohne in Frankreich, zu Paris, ich komme aus England, von Dover, ich gehe an England, op Dover, but ich wohne an der Belge, zu Brüssel, ich komme aus der Belge, von Brüssel, ich gehe an Belge, op Brüssel. As we have seen, we can occasionally use a shorter form for a preposition, plus the definite article of a masculine or neuter noun in the dative case. Let's look once more at the most frequent of these contractions. Mit dem becomes mam, mam Auto, mam Kant. Firun dem becomes frum, frum Haus, frum Gärt. No dem becomes nom, nom Kino, nom Essen, after the meal. Bei dem becomes beim, beim Metzler, beim Bäcker. An dem becomes am, am Kino, am Haus. Von dem becomes vom, vom Gärt, vom Haus. And ob dem becomes Märt, Tisch, on the table.